Das Siezen ist Teil der deutschen Kultur, bemerkte unser Autor aus den Niederlanden. Aber wie lange noch? Etwas verändert sich, merkt Rob Savelberg. Er fragt sich, ob das so gut ist? Die Sache war klar. In der Schule waren Lehrerinnen und Lehrer Respektspersonen. Wir haben sie mit Frau Lehrerin angesprochen. Später, nach dem Abitur, war die Anrede selbstverständlich Herr Professor. Aber irgendwann, vor etwa einem Vierteljahrhundert, veränderte sich etwas in meiner Heimat. Das Siezen kam aus der Mode. Nicht plötzlich, unerwartet, sondern allmählich. Nicht nur an den Supermarktkassen, auch in den Betrieben. Die Kundin wurde irgendwann standardmäßig geduzt. Ein Mitarbeiter konnte seine Chefin informell mit ihrem Vornamen ansprechen. Ich sah es als ein Zeichen der Liberalität. Es passte zu einer freien Nation, die sich selbst unkompliziert und lustig fand. In Deutschland aber erinnerte ich mich an meinen alten Deutschlehrer. Der meinte, dass in der damaligen Bundesrepublik Respektspersonen unbedingt mit Herr Doktor General von Staat angesprochen werden sollten. Natürlich machte ich das. Ich liebte die Deutlichkeit der Verhältnisse. Die Bundeskanzlerin war selbstverständlich eine Frau Doktor. Aber auch in Deutschland gab es eine kleine kulturelle Revolution. Die großen Lebensmittelketten duzen in der Werbung. Ihre Mitarbeiter fragen mich gelangweilt, willst du mit Karte oder Bar bezahlen? Inzwischen bin ich oft doppelt so alt wie die Person, die das fragt. Ich fühle mich nicht richtig ernst genommen. Bin ich nun konservativer? Oder ist die deutsche Gesellschaft einfach liberaler geworden? Oder beides? Ein Blick in die Statistik hilft. 2/3 der Befragten fanden das Sie früher gut. Heute sagt das nur noch jeder 3. oder 4. Deutsche. Will man den Umfragen glauben, freuen sich Frauen etwas mehr, wenn sie mit Sie angesprochen werden. Das Duzen in Unternehmen fällt mir jedes Mal ein bisschen mehr auf, weil der Bruch mit der langen Vergangenheit des Siezens so deutlich ist. Wenn der Verkäufer fragt, willst du den Kassenzettel? Sollte ich da durchatmen und Sie können den gern behalten, antworten? Ich verstehe, dass Firmen Probleme haben mit der Kluft zwischen Modernität und Respekt. Persönlich möchte ich in Briefen von meiner Versicherung nicht geduzt werden. Ältere Deutsche freuen sich etwas mehr über das Siezen als Jüngere. Vielleicht werde ich also einfach älter und meine Präferenzen verändern sich. Die Welle des Duzens lässt sich kaum mehr stoppen. Nur noch 3% aller Arbeitnehmerinnen siezen alle Kollegen. Duzen lässt einen glauben, dass man sich gut kennt und vertraut. Siezen zeigt eine Distanz. Ich möchte von Fall zu Fall entscheiden, was am besten passt.